August Gottlieb Meissner, Kriminalgeschichten, Teil Nummer 6. Mörder seiner Verlobten und Räuber, dann eine Zeit lang redlicher Mann, seltsam entdeckt, noch seltsamer sich selbst angebend. Heinrich L., der einzige Sohn eines angesehenen engischen Kaufmanns, und selbst zur Kaufmannschaft erzogen, was mit ihm ganz NG, Nürnberg vielleicht, glaubte, dass sein Vater ein wohlhabender Mann sei, der ihm einst nicht nur eine gut bestellte Seidenhandlung, sondern auch noch ein beträchtliches Vermögen hinterlassen werde. Als er daher im 24. Jahre diesen Vater verlor, trat er mit ziemlich frohem Mute seine Erbschaft an, sah sich aber in ihr gewaltig betrogen. Statt baren Geldes fand er Schulden. In den Handlungsbüchern selbst herrschte eine kaum begreifliche Unordnung. Schon seit einigen Jahren war das Soll ständig gewachsen, das Haben unaufhörlich gesunken. Durch verschiedene dreiste Versuche hatte der alte R. wahrscheinlich sich helfen wollen und immer tiefer sich verstrickt. Bloß der Kredit seines Namens hatte das Ganze noch zusammengehalten. Eine solche Entdeckung war für den jüngeren R. gleich überraschend als traurig. Jetzt eben, da er seine Freiheit erst zu genießen hoffte, sollte er eines Wohlstandes entsagen, an welchen er von Jugend auf sich gewöhnt hatte. Zwar war er klug genug, seine missliche Lage noch jedermann zu verschweigen, doch dass sie lange verschwiegen bleiben werde, ließ sich kaum hoffen. Nur ein paar Gläubiger durften mit gerechtem Misstrauen sich melden, und die Handlung stürzte übern Haufen. Selbst wenn alles dann aufs Beste eingeleitet, aufs Schnellste und Glücklichste verkauft wurde, blieb dem neuen Besitzer äußerst wenig. Sobald es irgendwo schief ging, Gericht und Advokaten nur nach hergebrachter Weise verfuhren, gar nichts übrig. Wohl 100 Pläne, sich zu retten, entwarf R. im Stillen und verwarf sie wieder. Endlich schien ihm die Aufhelfung durch eine reiche Heirat noch der einzig taugliche Weg zu sein. Wohl ein gefährlicher Weg, der unter 10 Fällen 9-mal irre führt. Indes, da R. wirklich ein artiger, wohlgemachter, junger Mann war, seinen Namen nie mit dem kleinsten Fleckchen beschmitzt, wohl aber den Ruf sich erworben hatte, sein Geschäfte vollkommen zu verstehen, so hätte er doch vielleicht auch hier sein wahres Glück durchsetzen können. Nur mußt er dann diesen Weg mit Vorsicht betreten, mit kalter, klüglicher Wahl verfolgen. Doch leider glaubte er, auf ihm auch eilen zu müssen. Ihn drängte die Angst vor seinen Gläubigern. Unter dem jüngeren weiblichen Geschlecht sah er keine Begüterte, wo der Zutritt sofort ihm offen stand. In halber Verzweiflung beschloss er, auch mit dem Alter es nicht genau zu nehmen. Eine unselige Gelegenheit bot sich ihm hier von selbst an. Im Hause seines Vaters war schon längst eine reiche Posamentiererswitwe viel aus- und eingegangen. Ihr Mann, der sein Gewerbe fabrikmäßig im Großen getrieben, hatte ein ansehnliches Vermögen ihr hinterlassen und sie dasselbe seit 15 Jahren unablässig vermehrt. Das Stadtgerüchte gab ihr 80.000 Gulden. Zur reichlicheren Hälfte bekannte sie sich mit einer Miene, die mehr sagte. Eine Wucherin durfte man zwar nicht sie schelten, aber sparsam oder vielmehr geizig war sie allerdings. Sonst ein gutes, ehrliches Weib, die jedoch ihren Jahren nach reichlich für Heinrichs Mutter, ihrem Ansehen nach fast für seine Großmutter gelten konnte. Wohl 20 Heiraten hatte sie in ihrem Witwenstande ausgeschlagen. Gleichwohl mußten die Jahre noch nicht jede Empfindung des Geschlechts und der Liebe in ihrem Herzen erstickt haben. Der Jüngling, gleichsam unter ihren Augen herangewachsen und zum Manne ausgebildet, hatte längst in ihr einen Wunsch erregt, der für ihr Alter ungezweifelt eine Torheit war, den sie aber doch, als sie auch nach dem Tode des Eltern R. ihre Besuche fortsetzte und die häusliche Verlegenheit des Sohnes zu mutmaßen begann, in Hoffnung und zuletzt in Absicht übergehen ließ. Schon ein paar Mal hatte sie sich ihm zu helfen erboten, wenn sie sicher wüsste, dass er dankbar sei. Er verstand sie bald, schauderte im Geheim ein wenig und entschloss sich. Als sie einst ihm widerriet, sich bei seinen vielen Geschäften nach einer ehelichen Gehülfin umzutun, als sie mit bedeutendem Tone hinzufügte, dass sie aber an seiner Stelle mehr auf eine vermögliche, vernünftige Hausfrau als allzu junge, unerfahrene Dirnen sehen würde, brachte er seine Worte bei ihr an. Sie spielte ein paar Augenblicke, die er staunte, antwortete aber bald mit einem tiefen Seufzer, es scheine ihr auch, als ob diese zweite Ehe im Himmel selbst ihr bestimmt worden sei. Ein Kuss, sehr zärtlich auf ihrer, sehr bescheiden auf seiner Seite, besiegelte den Bund. Des andern Tags feierten sie Verlobung. Die Hochzeit selbst konnte, weil es gerade Fastenzeit war, erst nach 6 oder 7 Wochen anberaumt werden. Der gute Himmel! Welch ungeheure Menge freiwilliger Torheiten möchten die Menschen gern als seinen Ratschluss betrachten. Ganz eng, als diese Verlobung kund ward, wunderte sich laut und einstimmig drüber. Selbst diejenigen, welche den wahren Grund derselben mutmaßten, missbilligten doch diesen Schritt. Und R. spürte diesen Tadel gar bald. So oft er an öffentlichen Orten mit seiner Verlobten am Arm erschien, sah er aller Blicke lächelnd auf sich gerichtet. Der spöttische Glückwunsch seiner Bekannten schnitt ihn durchs Herz. Die kalte, schier verächtliche Miene mancher, sonst gegen ihn freundlichen Mädchen tat ihm weh. Fast weher noch das misstrauische Achselzucken einiger Biedermänner, denen er seinen Vorsatz eröffnete. Je näher er dem Zeitpunkt rückte, wo er im völligen Besitz seiner ehrwürdigen Matrone treten sollte, je bänglicher ward ihm bei dieser sich selbst auferlegten Kasteiung. In den Liebkosungen, die sie jetzt von ihm erwartete und nicht selten begehrte, lag schon so viel Peinliches für ihn. Welche Freude konnte er sich erst vom Ehestand selbst versprechen? Doch hätte er sich noch vielleicht gezwungen. Aber auch ein anderer Querstrich in seinen Plänen vermehrte den Missmut gewaltig. Bei Heiraten, die der Eigennutz schließt, ist Ehestiftung immer eine sehr wichtige Sache, oder vielmehr die wichtigste von allen. Auch R. hatte sie bald in Vorschlag gebracht, hätte lieber am Verlobungstage schon sie aufgesetzt gesehen. Doch unter mancherlei Vorwand wußte seine schöne Braut dies Geschäfte noch um ein paar Wochen zu verspäten und betrug sich, als sie nicht länger ausbeugen konnte, nur sehr freigebig nach ihrem, keineswegs nach seinem Sinne. Denn alle Schulden seiner Handlung übernahm sie zwar, bedingte sich aber auch dafür ein unterpfändliches Recht auf dieselbe. Ihr ganzes Vermögen verschrieb sie ihm zwar, doch erst nach ihrem Tode und auch dann nur unter der Einschränkung, wenn er sich indes stets als ein liebevoller Gatte betragen habe. Genuss und Anwendung der Einkünfte auf Lebenszeit. Widerruf des Geschenks, wofern sie Stoff zur Klage finde, bedung sie sich ausdrücklich. Dies waren die Vorteile nicht, die R. damals erwartete, als sie ihm zu helfen versprach. Schenkung einer Hälfte ihres Vermögens sogleich, unbedingte Hinterlassung der anderen Halbscheid nach ihrem Tode. Dies hat er noch für einen wohlfeilen Kauf seiner Hand, seines Namens und seiner scheinbaren Zuneigung gehalten. sich 20 oder 30 Jahre mit einer alten Frau zu quälen, selbst dabei zu veralten, den Sklaven ihres Eigensinns und ihrer Eifersucht abzugeben, aus ihren geizigen, dürren Händen jeden Groschen erheucheln, erbetteln oder erpressen zu müssen und doch wohl am Ende noch leer auszugehen? Dies schien ihm kein Handel zu sein, der einem klugen Kaufmanne zieme. Wahrscheinlich zwar, dass er manches hierbei schwärzer sah, als er sollte, dass sie nicht sowohl ihn zu unterjochen und zu berücken, als vielmehr durch eine ihr weislich dünkende Vorsicht näher an sich zu knüpfen suchte. Noch wahrscheinlicher, dass es bloß auf seine Klugheit und Entschlossenheit ankam, noch jetzt sich bessere Bedingungen zu erwerben. Ein Wort zur rechten Zeit gesprochen, eine Liebkosung, schlau verwendet, auch wohl eine bescheidene, doch ernstliche Drohung, hätten gewiss viel vermocht. Was tut eine alternde, verliebte Frau nicht, um nur den Mann zu behalten, an welchem ihr Herz hängt? Doch gerade zu Maßregeln dieser Art, nicht rühmlich an sich selbst, doch verzeihlich nach erstem Schritte und löblich sogar gegen seine Nachjährigen, konnte er durchaus sich nicht entschließen. Er hielt sich für recht schülerhaft betrogen. Er begann undankbar genug, diejenige zu hassen, die Liebe von ihm erzwingen wollte. Gern hätte er sofort und ganz mit ihr gebrochen. Eigennutz hielt ihn abermals zurück. Seine Handlungslage ward alltäglich bekannter. Einige Gläubige rührten sich bereits, doch noch leise. Dass sie derber wohl gar unbarmherzig anklopfen würden, wenn jene Aussicht verschwände, sah er voraus. Ein wohlgemeinter Rat suchte ihn auch über diese Bedenklichkeit hinwegzusetzen und ward ganz gegen Absicht der Grundstein seines Verderbens. Einer von R.'s Jugendfreunden, schon seit mehreren Jahren in der Fremde, abwesend daher, als R. seinen Vater verlor und seine Verlobung einging, kam bald darauf heim, besuchte ihn und tat, was schon die ganze Stadt getan, das heißt, er tadelte seine vorhabende Heirat. Aufrichtig entdeckte dieser dem Tadler den innern Stand seiner Handlung, und doch nahm jener sein Urteil nicht zurück. »Deine Lage«, sprach er, »ist nur bedenklich, dein Schritt verzweifelnd. Warum sollten deine Gläubiger dich stürzen wollen? Sie verlieren ja sicher auch, wenn du fällst, und verlieren wahrscheinlich nichts, wenn sie dich aufrecht halten. Du hast den Ruf von Ordnung und Geschicklichkeit für dich. Beide erwerben Zutrauen. Die Schulden deines Vaters sind nicht die deinigen. Sogar der Verkauf der Handlung hätte daher dir keine Schande, Erhaltung durch eigene Kraft Ehre gemacht. Für Unterkommen darf ein Mensch wie du nicht bangen. Auf den schlimmsten Fall aber ist es besser noch, eine Zeit lang der Diener eines andern, als durchs ganze Leben der Knecht eines alten Weibes zu sein. Geht es nicht hier, so geht es in der Fremde. Auch ich trieb mich in ihr herum. Ohne deine Figur, vielleicht auch ohne deine Kenntnis, fand ich auswärts doch manchen Vorschlag, mein Glück zu machen. Glaube mir, Gelegenheit flieht den nicht immer, der sie sucht, und kömmt selbst zu demjenigen, der sie nur nicht ausschlägt. Tief wirkten diese oder ähnliche Reden auf R.'s ohnedem mit sich selbst unzufriedene Seele. Dass er aber aus ihnen, die gut gesinnt und richtig im Ganzen waren, gerade nur das Letzte und Gefährlichste sich heraushob, dass er mit dem festen Entschluss, seine Alte nicht zu heiraten, nun auch den ebenso festen, sein Glück nur in der Fremde zu suchen, verband. Auch dies war einer von den gewöhnlichen Gängen menschlichen Geistes. In seiner Vaterstadt, dünkte ihm, warte nur Spott, Armut und Verachtung seiner. Im Auslande hoffte er, es besser zu finden. Nur unter seinen eigenen Namen und mit ganz leeren Händen mochte er den Ausflug nicht, wenigstens nicht gleich anfangs wagen. Ein Zufall erleichterte ihm den ersten Punkt. Vor wenig Monaten erst war in seiner Handlung ein Diener gestorben, Lehmann mit Namen, ein Schlesier von Geburt mit ihm fast eines Alters. Unter anderen Papieren war auch sein Lehrbrief von Breslau ausgestellt, anfangs in des Eltern, dann in des Jüngern Erl Hände geraten. War aufbewahrt worden, sie wussten selbst nicht, warum. Ihn jetzt in der Fremde als den Seinigen zu nützen, seinen Namen mit Lehmanns Namen zu vertauschen, fiel gar bald ihm ein. Sich durch Eintreibung alter Rechnungen etwas Geld zu verschaffen, war sein zweiter Plan. Er schickte herum, wo er konnte. Kleinere Posten gingen ein. Nur noch auf ein paar größere wartete er ängstlich. Dann wollte er schnell verschwinden, seinen Gläubigern die Handlung seiner Braut das Leere nachsehen lassen. Schon mischte sich viel Unredlichkeit in diesem Vorsatz, aber noch ließ er sich teilweise entschuldigen. Ers Gläubiger büßten noch jetzt wenig oder nichts ein. Die Witwe gewann, indem sie zu verlieren schien. Inzwischen kam Ostern herbei, und mit ihm nahte sich die Zeit des kirchlichen Aufgebots und der förmlichen Heirat. Was er tun wollte, musste er bald tun, oder seine Entfernung ward ein immer stärkerer, immer tadelnswerterer Betrug. Seine Schuldner zahlten, trotz seiner Mahnung, immer noch nicht. Seine Gläubiger erwarteten jetzt Zinsen. Er war zum Fortwandern gerüstet. Nur seine Börse war es nicht. Einst, als er an seinen gewöhnlichen Morgenbesuch, man kann leicht denken, mit welcher Gemütsstimmung, bei der Witwe ablegte, fand er sie in dem ihr so wichtigen Geschäfte des Geldzählens begriffen. Ein aufgekündigtes Kapital von 5.000 Talern, sämtlich in Golde, war eingegangen. Nur ihrem Bräutigam ward jetzt die Türe geöffnet, gleich hinter ihm wieder abgeschlossen. Sie erzählte ihm, dass sie die Hälfte davon zu seinen dringendsten Handlungsschulden verwenden, die andere Hälfte in nächster Woche um 0,5% höher anlegen wolle. Sie schloss, nachdem sie die Louis d'Or und Dukaten sorgfältig in Röllchen gepackt, einen Schrank auf und zog vor Ers Augen ein Fach heraus, geräumig und verborgen genug. Hier befand sich noch ihr eigener Schmuck. Ein paar fremde, brillanten Ringe, worauf sie Geld geliehen, und ein großer, lederner Beutel voll Goldstücke, die sie ihren Notpfennig nannte. Heute schon einmal in zutraulicher Laune zeigte sie ihm alles. Die Juwelen überstiegen an inneren Gehalt noch die bare Summe. 12.000 Taler war dieses Fach gewiss wert. Mit jenem lieblichen Lächeln, mit welchem gewöhnlich der Geiz seine Schätze überschaut und mustert, hafteten ihre Blicke einige Minuten hierauf. »Noch, mein Liebster«, sagte sie endlich, »ist dies nur ein sehr mäßiger Teil meines Vermögens. Jenes dünne Päckchen Dokumente enthält leicht 4 bis 5-mal so viel, und alles, alles wird einst das Ihrige, wenn Sie sich gut aufführen. Nur abdringen lasse ich mir nichts, und Vorausbezahlung ist eine Torheit.« Unselige Vertraulichkeit, die diese gute, geschwätzige Alte nie zur ungelegenen Zeit äußern. Unglückliche Entdeckung, die er nie zu einer gefährlicheren Stunde machen konnte. Gerade jetzt gelüstete ihm so gewaltig nach Gelde. Gerade jetzt hatte er sich so ängstlich um 80 oder 100 Dukaten bemüht. Schon ein paar Mal hat er auch auf die Kasse seiner Verlobten, ob er hier nicht etwas borgen oder nie wieder geben könne, gedacht. Ein ahndender Widerwille, Furcht vor abschlägiger Antwort, Unwissenheit, ob sie, trotz ihres Reichtums, bei barem Gelde sei, hatten ihn stets zurückgehalten. Jetzt wusste er alles und mehr als ihm gut war. wusste, welche ansehnliche Summe sie liegen habe, wusste, wo sie läge, wie lange sie hier liegen würde, wusste noch einen so kostbaren Schmuck und überreichlichen Notpfennig in der Nähe. Gedanken, die er noch nie gehegt, Entwürfe, deren dunkles Gewühl er nicht sogleich zu ordnen vermochte, Empfindungen, wofür er keinen Namen hatte, alles drängte sich auf einmal empor. Noch mancherlei schwatzte und fragte seine Verlobte, er hatte fast kein Ohr und noch weit minder eine passende Antwort dafür. Unter dem Vorwand dringender Geschäfte eilte er bald wieder nach Hause. Doch auch hier schien ihm, wo er ging und stand, eine Stimme zuzurufen, »Bemächtige dich dieser Summe!« Er wollte sie nicht hören, wollte sich zerstreuen, wollte arbeiten. Umsonst. Jene Stimme blieb. Sein Verlangen ward immer stärker. Nur allzu bald hielt er es für unwiderstehlich und von diesem Augenblick an reichte gleichsam ein böser Gedanke dem andern hilfliche Hand. Unbemerkt diesen Schatz zu entwenden, war allerdings R.s erster Wunsch. Selbst ihr Geständnis, dass dies nur ein kleiner Teil ihrer Habe sei, entschuldigte in seinen Augen dann die Tat. Und auch darinnen, dass sie sich ja weigere, alles für ihn zu tun, dass er durch ihre Verlobung nur unglücklicher geworden sei, sucht er einen Grund zur Verminderung seiner Sträflichkeit. Doch dass diese unbemerkte Entwendung eine Unmöglichkeit sei, begriff er fast ebenso schnell. Sorgfältig verschloss die Witwe immer mit doppelten Schlössern jenen Schrank. Sorgfältig ihr Zimmer, wenn sie nur einen Augenblick in die Küche ging. Fast immer war sie daheim, wenn sie ausging, begehrte sie jetzt erst Begleitung. Was daher geschehen sollte, musste gewaltsam. Noch mehr, es musste, wenn nicht Gefahr oder Abscheulichkeit sich häufen sollte, äußerst bald geschehen. Ein sonderbares Zusammenpassen von Umständen verlangte das Letztere. Die Witwe hatte zwei weibliche Bediente, doch die Einrichtung mit beiden hatte Sparsamkeit getroffen. Eine erwachsene Person, bestimmt zur gröberen Arbeit, kam nur des Vormittags zu ihr. Ein 12- oder 13-jähriges Mädchen vom Lande besorgte die nötigen Gänge, half des Nachmittags und des Nachts die Wohnung lüften, war aber gerade damals auf eine Woche zu ihren Eltern in die Feiertage, wie sie es nannte, gegangen. Dass seine Verlobte sie spätestens übermorgen zurückerwarte und bis dahin des Nachmittags größtenteils allein sei, wusste er sehr genau und glaubte sogar auch hierinnen, denn jedes Laster, groß oder klein, ist nah oder fern mit Aberglauben verschwistert, eine Aufmunterung des Geschicks selbst zu finden. Schon den kommenden Tag setzt er daher zur Vollbringung seines Vorhabens an. Noch ein paar Mal bebte er bei dem Gedanken, gewaltsam gegen eine Person, die sich bereits für deine künftige Gattin hält und dich zu ihrem künftigen Erben erklärt hat, zurück! Noch einige Mal rang sein guter und sein böser Genius miteinander, und der Erstere unterlag. Er traf alle Anstalten, die ihm nötig schienen, mit Besonnenheit. Er war des andern Morgens, als er die Witwe wieder besuchte, freundlicher, ja fast zärtlicher als jemals. Er versprach ihr, ehe sie ihm noch drum bat, heute um 3 Uhr wiederzukommen und dann auf einen Spaziergang sie zu begleiten. Die Arme freute sich recht herzlich drüber und wusste nicht, dass in diesem Augenblick ihr Todesurteil gesprochen werde. Zwar versicherte er später nachher unablässig, noch hab er damals an keinen Mord gedacht, die Alte zu überraschen, zu binden und zu knebeln, dann vielleicht vor ihren Augen jenen Schrank zu plündern, wegzugehen und alle Türen zu sperren. Darinnen habe sein ganzer Plan bestanden, Kraft genug, sie zu überwältigen, Geschicklichkeit genug, alles Getöse zu vermeiden, hab er freilich sich zugetraut. Nur ein unglückliches Ungefähr habe ihm, kurz vorher, ehe er schon gehen wollen, ein Rasiermesser unter die Hände geführt, und bloß auf den höchsten Notfall, bloß wenn er durch ihr Rufen vielleicht in Gefahr kommen sollte, hab er es eingesteckt. Möglich, dass er wahr sprach. Selbst die Abweichung der Tat von seinem Vorsatz ist kein gültiger Beweis gegen jene Versicherung. Riesenmäßig und unglaublich schnell ist der Wuchs des Lasters. Abscheulich konnte vielleicht auch er jetzt noch dasjenige finden, was er einige Minuten später am leichtesten und eben daher auch am tunlichsten fand. Pünktlich um 3 Uhr erschien er. Die Witwe war gerade vorm Spiegel mit ihrem Kopfputz beschäftigt. Auch dies vielleicht mochte kein bloßer Zufall sein. Längst aller übrigen Ansprüche auf Schönheit verlustig, besaß das Mütterchen noch einen einzigen Überrest, der sonst auch selten in höhere Jahre dauert, ein schönes, braunes, langes, dichtes Haar. Oft hatte er diesen Vorzug an ihr gelobt. Sie war sich dessen umso mehr bewusst, da es ihr letzter war. Eitelkeit bleibt weiblicher Grundzug, vom ersten Flügelkleide bis zur Bahre. Wohl möglich daher, dass sie auch jetzt ihrem Bräutigam mit bloßem Haare umso lieber sich zeigte. Wenigstens nahm er es dafür und erbot sich, ihr beim Frisieren zu helfen. Sehr gern war sie es zufrieden. Indem er ihr Haar flocht, schlang er es unbemerkt um seine linke Hand. Rasch zog er das tödliche Werkzeug aus der Tasche, noch rascher riss er ihr das Haupt rückwärts. Mit einem einzigen starken Zuge jenes scharfen Messers war die Gurgel ihr durchschnitten. Röchelnd sank sie in ihrem Blute nieder. Bei dieser dreifach schändlichen Tat war das einzige minder schändliche, dass die Unglückliche von der Welt kam. Sie wußte und fühlte selbst kaum, wie. Mit ihren Schlüsseln öffnete er dann den Schrank. Das bewusste Fach ward bald gefunden und geleert. Auch jenes gepriesene Päckchen von Dokumenten steckt er, gleichsam zum Überfluss, mit ein. Alles Übrige verschmähte er. Kaum 10 Minuten beschäftigte ihn dieses Bubenstück. Sorgfältig verschloss er dann Zimmer- und Saaltüren. In seiner Wohnung wechselte er rasch die Kleider. Ein Pferd stand schon gesattelt. Ein kleiner Mantelsack war schon gepackt. Ehe es noch 3:30 Uhr schlug, war er bereits unangehalten und unverdächtig zum Tore hinaus. Dass er dann sein Ross wacker angriff, lässt sich denken. Ungestört blieb der Leichnam den Überrest des Tages und die Nacht hindurch liegen. Ein paar Personen, die bei der Witwe zu tun hatten, gingen verdachtlos fort, da sie die Türe verschlossen fanden. Erst am Morgen, als ihre ältere Bedienung kam, klopfte, keine Antwort erhielt, kein Leben drinnen spürte, fiel dies auf. Nachbarn kamen herbei, man sprengte die Türe, man fand die Hausfrau in ihrem Blute. Das Schrecken bei diesem Anblick, der Verdacht, den man sofort gegen den Bräutigam fasste, die Gewissheit, als man zu ihm eilte, ihn nirgends fand, von seinen Burschen erfuhr, dass er schon seit gestern Nachmittag fehle, auch bald darauf in seinem Gemach einen versteckten Rock mit einigen Blutflecken entdeckte. Alles dies sind Folgen jener Tat, die sich von selbst ergeben. Wie ein Blitz durchfuhr das Gerücht dieses Mordes die ganze Stadt. Wer es hörte, schauderte. Am meisten trieben es natürlicherweise die Verwandten der Ermordeten. 3 oder 4 Geschwisterkinder waren ihre nächsten Erben. Noch hätten sie sich wohl über den Tod ihrer Muhme getröstet, doch jener erbrochene Schrank machte ihrem Schmerz um ein großes Teil stärker und wahrer. Dass der Entwichene mit Steckbriefen aufs Schnellste zu verfolgen sei, war kein Zweifel. Ein desto größerer, wo man solche zuerst hinsenden solle. Trotz aller Mühe erfuhr man von R.s Flucht keinen nähern Umstand als das Tor, zu welchem er hinausgeritten war. Gleich vor demselben spalteten sich vier Wege. Ob er einen von ihnen und welchen er ergriffen habe, blieb ungewiss. Kein Mittel also, außer nach allen Winden zugleich Boten auszusenden. Viel Zeit ging über dieser Ungewissheit verloren. Dass der Mörder indes einen großen Vorsprung gewonnen, glaubten alle. Dass man ihn doch irgendwo auf die Spur kommen werde, hoffte man ebenfalls. Vergebens. Keine Verwendung an Obrigkeiten, keine Beschreibung in öffentlichen Blättern, auch keine im Entdeckungsfall versprochene Belohnung fruchtete. Auf ein bloßes Gerücht, dass er seinen Weg nach Schaffhausen zugenommen, blieb fast kein Winkel der Schweiz undurchspäht. Sogar in einem von Graubündens rausten Tälern glaubte man in der Klause eines Waldbruders ihn zu entdecken und irrte sich. 5 Jahre verflossen. R.s Name und Freveltat kam endlich ganz in Vergessenheit. Wenn man ja noch zuweilen von ihm sprach, geschah es mit dem Beisatz, dass er nach West- oder Ostindien gegangen sein müsse. Manche Menschen, die über alles genauere Nachricht zu haben pflegen, versicherten, dass man ihn zu Batavia gesehen habe. Eine große Unwahrheit. Denn kaum 40 Meilen weit von seiner Vaterstadt lebte er diese ganze Zeit hindurch. War Bürger eines anderen Staats, Hausbesitzer, Ehemann, Vater, Genosse einer nicht unbeträchtlichen Handlung, und zwar alles dieses auf die ehrlichste Weise von der Welt geworden. Sonderbar genug klingt das und ging doch sehr einfach zu. Nicht nach der Schweiz, nach Paris hatte er sich flüchten wollen. In dem Getümmel dieser großen Stadt hoffte er, sollte seine Wenigkeit ganz unbemerkt sich verstecken. Von da aus, wofern es ihm nicht gefalle, auch nach England, von England nach Amerika überzugehen, lag noch im Hintergrund seines Herzens. Ganz ohne Anstoß war er bis Straßburg gekommen. Jener fremde Name, ein bescheidenes Reisekleid, die Sorgfalt, nirgends mit Gelde zu prahlen, ein gestutztes, mit vieler Vorsicht geschwärztes Haar, mehr als alles dies eine unbefangene, ruhige Miene und eine Gleichgültigkeit, die nirgends sich versteckte, nirgends übertrieben eilte, hatte ihn überall verdachtfrei erhalten. Sein Pferd hatte er zeitig an einen Juden verkauft, der ihm unterwegens aufstieß und nach Niedersachsen zusteuerte. Lohnkutscher, für einen Flüchtling ein so unpassendes Fuhrwerk, hatten ihn weitergebracht. Schon stand sein Name, seine Geschichte und sein Steckbrief in öffentlichen Blättern. Doch nirgends verglich man diese Beschreibung mit seiner Person. In Straßburg gedacht er 2 Tage lang auszuruhen und dann mit der Diligence weiterzureisen. An der Gasttafel, wo er speiste, brachte gleich den ersten Abend ein ungefähr das Gespräch auf die Pariser Polizei. 2 Reisende, die von dort her kamen und Lust an Vergrößerungen hatten, schilderten solche als allwissend und setzten sie noch weit über jene zu Venedig. Er gab einen stummen, aber sehr aufmerksamen Zuhörer ab. Jene Allwissenheit gefiel ihm übel. Eine leicht begreifliche Furcht erwachte. Ein Teil der Nacht verging ihm schlaflos. Am anderen Morgen verschaffte ihm ein 2. ungefähr die Bekanntschaft eines Kaufmanns aus H., einem kleinen Landstädtchen ungefähr 4 Meilen von Straßburg. Es war ein Franzose von Geburt, schon etwas bejahrt und noch munter. Er habe, erzählte er, vor wenigen Tagen einen Buchhalter, der seine rechte Hand gewesen, durch einen Steckfluss verloren, und suche einen andern, der aber ein Deutscher, Protestant und erfahrener Mensch sein müsse. Das Städtchen, wo er lebe, sei freilich klein und gleichsam in einem Erdwinkel versteckt, doch seine Handlung nicht unbeträchtlich. Er horchte auf. Jene allwissende Polizei von gestern und dieses versteckte Landstädtchen schienen ihm abermals, wir wissen schon, dass er abergläubisch war, Warnungen seines Schutzgeistes zu sein. Er hoffte hier auf einige Zeit Sicherheit vor aller Nachstellung und überdies Gelegenheit zu finden, sich im Französischen zu vervollkommnen, was er zwar verstand und schrieb, doch nicht ganz fertig sprach. Er trug sich daher dem Kaufmann von Weitem an. Schon hatte dieser im Gespräch gespürt, dass er Handlungskenntnisse besitze. Mit Freuden schlug er ein. Noch den Abend reisten sie zusammen ab. Er war gewiss willens, nur wenige Monate in H. zu verbleiben. Aber er fand das Örtchen so reinlich und nett, die Gegend umher so romantisch, unter dem kleinen Kreis neuer Bekannten, einige so angenehm, seinen alten Herren so gut, seine Handlungsgeschäfte, wovon ein großer Teil in Unterschleifswaren bestand, so leicht und doch nicht unbedeutend, dass es ihm weit besser gefiel, als er im Anfang selbst vermutet hatte. Ein gewisses stilles Leben kann uns bald zur Gewohnheit werden. Der Wurm in R.'s Seele, die Furcht beim Ausflug in die weite Welt entdeckt zu werden, nagte fort. Er blieb aber anderthalb Jahre hier, ohne sich nur zu rühren. Als er dann Miene machte, seinen Stab weiter fortzusetzen, redete ihm sein Herr, dessen Vertrauen er sich ganz erworben hatte, so lange zu, bis er noch 6 Monate hier zu bleiben versprach. »Ich weiß ein Mittel«, sagte der Alte lachend, »wo ihr vielleicht auch den 7. Monat ungebeten zugebt.« Er verstand ihn nicht. Doch am Schlusse des halben Jahres nahm sein Herr seine einzige bisher in Straßburg erzogene Tochter wieder zu sich. Ein Mädchen von 16 Jahren, von munterem Geiste und reizender Bildung. Nicht 14 Tage befand sie sich im väterlichen Hause und in dem für sie einsamen Städtchen, so war sie in R. und R. in sie verliebt. Sogar die Schwermut seiner Miene gefiel ihr, denn sie hielt sich selbst für den Grund derselben. Ihre wechselseitige Neigung entging dem Blicke des Vaters nicht. Nur wollte er einige Zeit hindurch sie nicht sehen. Als er einst beide in zärtlichster, doch schuldloser Unterhaltung überraschte, rief er den jungen Mann in sein Kabinett, fragt ihn erst lächelnd, warum er noch an kein Weggehen gedenke, und dann ernsthaft, ob er gar kein eigenes Vermögen besitze. Sorgfältig hatte er bisher seinen so schändlich erworbenen Schatz verborgen. Auch jetzt gestand er nur einen Teil desselben. 500 Dukaten, sagte er, besitze er bar. Noch 1000 könne er in seine Heimat heben, wann und wie er wolle. Der Alte hatte sich wenig oder gar nichts vermutet. Mit treuherzigem Tone schmälte er, dass er jene Summe, die er vorwies, so lange ungenützt bei sich führe. Glaubt ihm das Übrige aufs Wort, bot ihm förmlich die Hand seiner Tochter und den Eintritt in seine Handlung an. Freudig griff er nach diesem Erbieten. Noch den Abend war Verlobung. 4 Wochen drauf Hochzeit. Über 3 Jahre lebte er in dieser Ehe. 2 Kinder wurden ihm geboren. Ein eigenes Haus erkauft er sich. Seine Frau fuhr fort, ihn zu lieben. Bei seinen Mitbürgern stand er in Achtung. Nicht ein Schatten von Verdacht traf seinen moralischen Wert. Er schien glücklich. Eine gewisse düstere Laune, die man zuweilen an ihm spürte, ward Hypochonder genannt und seiner übertriebenen Häuslichkeit zugeschrieben. Wirklich war er in den 5 Jahren seines Daseins erst 2-mal auf einige Stunden, Handlungssachen halber, nach Straßburg gereist, sonst nirgends, nur 2 Meilen weit in der Gegend umhergekommen. Seine Frau hatte ihn oft zu kleinen Reisen und auch zu einer größeren nach Paris aufgemuntert. Jeden Wunsch gewährte er ihr sonst, nur gegen diesen hatte er immer Ausflüchte. Sein Weigern galt freilich für Eigensinn, doch auch für den einzigen, den man an ihm wahrnahm. Im 6. Jahr starb sein alter Handlungsfreund zu Koblenz. Bei seinem Tode zeigten sich ansehnliche Schulden. R.'s Schwiegervater, schon lange im Verkehr mit ihm, lief Gefahr, 7.000 Livres zu verlieren. Schnelle Vorkehrung konnte sie noch retten. Aber vorsichtig wollte das Geschäfte getrieben sein, denn hier und dort war die Rede größtenteils von Kontrabandwaren. Der Alte konnte Kränklichkeit halber nicht reisen. Der Auftrag kam daher an R. Ungern ging er dran. Ihn abzulehnen sah er keinen Vorwand, da überdies Koblenz von N.G. fast noch ein paar Meilen weiter als Straßburg lag, da R. nur wenige Tage dort zu verweilen gedachte, da er hoffte, ein so langer Zwischenraum werde doch wohl auch manchen Zug seines Gesichts geändert, ihn selbst und seine Tat aus manchem Gedächtnis gebracht haben. Da er sich nicht entsann, jemals mit einem Koblenzer nur umgegangen zu sein, und da er endlich als ein Elsässer Kaufmann unter fremden Namen hinkam, so glaubt er selbst wenig oder nichts zu wagen. Und reiste. Seine Frau begleitete ihn. Nicht neu, aber gerade durch ihr Alter desto bewährter ist die Bemerkung, dass jene höhere Vergeltung, wenn sie sich lange nachsichtsvoll gegen den Schuldigen betrug, desto sicherer beim endlichen Schlage ihn trifft. Und dass bei einer lange verzögerten Entdeckung die kleinsten Umstände dann genauer, wie die Räder einer Uhr, zusammenpassen. Auch R. sollte nun diese traurige Erfahrung machen. Glücklich und schnell genug war sein Geschäfte zu Koblenz vollendet. Den nächsten Morgen sollte seine Abreise schon wieder vor sich gehen. Bloß die Einladung eines Kaufmanns, der vor der Stadt ein schönes Landhaus besaß, machte, dass R. noch einen Tag zugab. Ja, auch dies tat er nicht aus eigener Neigung, sondern aus Gefälligkeit gegen seine Gattin. Gegen Mittag fuhren sie auf dieses Landhaus. Die Gesellschaft, die sie da fanden, war nicht groß, aber sonderbar genug, unter derselben befand sich der einzige Mensch, der in ganz Koblenz für R. gefährlich werden konnte, ja fast werden musste. Siebald hieß er, ein junger, artiger, erst angehender, kaum vor 4 Wochen aus England zurückgekehrter Wechselherr und Anbeter der Tochter im Hause. Von seinem ganzen Leben und Weben wusste R. kein Jota, jener von dem Letztern nur allzu viel. Dem Hause, wo die Witwe zu N.G. ermordet ward, schief gegenüber, wohnte ein reicher Bankier von ausgebreiteter Achtung. Verschiedene Jünglinge aus der Fremde befanden und bildeten sich auf seiner Wechselstube. Unter ihnen war gerade damals auch Siebald. Schon längst kannte er R. von Ansehen. Oft hat er ihn neben der Witwe am Fenster, nicht selten Arm am Arm mit ihr auf der Straße erblickt, stets sich im Herzen über dieses ungleiche Paar geärgert. Noch mehr, einer seiner besten Freunde in N.G. war ein naher Vetter und einer von den mutmaßlichen Erben der Witwe. Oft genug hatte sich dieser im Gespräch mit ihm über R. beklagt. Anfangs, dass er jenes gehoffte Vermögen ihm wegheiraten wolle, und dann, dass er es größtenteils gestohlen habe. Oft hatte ihn Siebald deshalb, so gut er konnte, getröstet, hatte ihm, als er von N.G. weg auf Reisen ging, noch mit Hand und Mund versprochen, wenn er irgendwo von dem Mörder und Räuber etwas höre oder sehe, es ihm sofort zu melden. Dass er nie glaubte, in diesen Fall zu kommen, kann man leicht denken. Doch war ihm durch Zufälligkeiten dieser Art R.'s Bildnis tiefer, als er selbst es wusste, ins Gedächtnis geprägt. Umso mehr, wiewohl noch unmerklich, stutzte er beim Anblick dieses angeblichen Elsassers, wusste zwar in der ersten Minute noch nicht, wohin er mit dieser Ähnlichkeit raten sollte, besann sich aber bald, strafte sich ebenso bald selbst eines Irrtums, kam wieder auf seinen Argwohn zurück, ward mit jeder Sekunde immer bestärkter in ihm. Absichtlich sucht er, bei der Tafel neben der Gattin des Fremden zu kommen, hoffte im Gespräch mit ihr einiges zu erfahren, was seine Mutmaßung entweder bestätigte oder widerlege, und erfuhr alles. Das gute Weibchen war eine Französin, mithin gesprächig. Kaum hatte Siebald, gleichsam verloren, bemerkt, dass er nach dem Dialekt ihres Mannes kaum auf einen Elsasser geraten haben würde, so versicherte sie ihm, dass er allerdings keiner, sondern ein Schlesier von Geburt sei, dass er erst seit 5 Jahren in Elsass lebe und dass bloß Liebe zu ihr ihn festgehalten habe. Auch von seinem Hange zur Schwermut, von der Mühe, die es gekostet, ihn herzubringen, von ihrer Freude, dass er noch einen Tag zugegeben habe, von allem dem sprach sie in ihrer Unschuld und dachte gewiß an nichts weniger, als dass sie jetzt die Anklägerin eines geliebten Gatten mache. Mit jedem Worte fast ward sie bald überzeugter, dass sein Verdacht Wahrheit sei. Selbst jenes Lehmanns, der, ein Schlesier von Geburt, in R.'s Hause gestorben sei, entsann er sich. Aller übrige Zusammenhang dämmerte vor den Augen seines Geistes. Was ihm hier zu tun obliege, dünkte ihm gar nicht zweifelhaft. Zwar dauerte ihm ein paar Minuten lang die junge, heitere, gewiß schuldlose Frau, doch ein Gedanke an seinen Freund, an sein eigenes Versprechen und an die Abscheulichkeit jenes Mordes erstickte alles Mitleid. Schon wollte er jenen nichtswürdigen Heuchler, denn dafür hielt er ihn, ein paar Mal durch die Frage, ob er nie in NG gewesen sei, ängstigen, aus Besorgnis, es könne doch eine noch zu frühe Warnung abgeben, hielt er sie wieder zurück. Gleich nach der Tafel zog er den Hausherrn in ein anderes Gemach und entdeckte ihm alles. Dieser staunte, glaubte nicht, widersprach. Siebalds Überzeugung wankte keineswegs. Den gut gemeinten Rat, selbst dann zu schweigen, wenn seine Vermutung gegründet sein sollte, verwarf er als gewissenswidrig. Dass der Fremde wenigstens in dem Hause, wo er sich befand, verschont bleibe, war alles, was er einging. Ohne Rückkehr zur Gesellschaft eilte er nach der Stadt, suchte den Bürgermeister auf, der dies Jahr die Regierung hatte, und verlangte einen Verhaftsbefehl gegen den Verbrecher. Auch dieser stutzte bei der Erzählung, auch dieser widerriet es dem jungen, feurigen Mann, sich in einen Handel zu mischen, wo kein Vorteil auf einer, mancher Verdruß auf der anderen Seite seiner warten dürfte. Er könne ja, meinte der Konsul, dem Rate zu NG und seinem Freunde melden, was er entdeckt, könne es ihnen überlassen, die Sache zu verfolgen. Wo inculpat sein Domizilium und sedem fixam habe, wisse man nun. Ihn hier zu verhaften sei umso bedenklicher, als er schon seit mehreren Jahren französischer Untertan geworden wäre. Siebald blieb bei seinem Kopfe. Dass man hier des Verbrechers habhaft werden könne, sagt er, sei gewiss, ungewiss, ob er es nicht im Verfolg merken und entfliehen dürfte. Im Elsass verhaftet, werde er nach dortigen Gesetzen gerichtet und der Unkosten dabei vielleicht so viele gemacht werden, dass von dem gestohlenen Gelde den Erben wenig oder nichts verbleibe. Aber auf fremden Boden ergriffen könnte er nach NG ausgeliefert und da gestraft werden, wo er sündigte. Für alle hiesige Unkosten sei er, Siebald, Bürge. Allen Verdruß nehme er über sich. Selbst auf der Verhaftung besteht er nur dann, wenn der angebliche Lehmann bei erster ernstlicher Anrede sich selbst verrate oder verdächtig mache. Auf diese Bedingung erhielt eine gerichtliche Wache Befehl, Siebalden von Weitem zu folgen und zu tun, was er ihr heißen werde. Mit einem seiner Freunde, nach welchem er geschickt hatte, traf er gehörige Abrede. Dann eilten sie nach dem Gasthof und erwarteten R., der bald von jenem Landhause zurückkam. Unter dem Vorwand, dass jemand nach ihm gefragt, ward er ins Billardzimmer gerufen. Gleich beim Eintritt in dasselbige kam ihm Siebald mit den Worten entgegen: »Aber warum, Herr R., verleugnen Sie Ihren wahren Namen?« Überrascht und erschrocken bebte er zusammen. Indem er versuchen wollte zu antworten, klopft ihn von hinten zu Siebalds Freund mit der schrecklichen Frage auf die Achsel: »Und wie konntest du es wagen, noch in Deutschland zu erscheinen, nach jener grässlichen Tat, die du zu NG verübtest?« »Ich bin verraten, Gott!« rief er und sank bewusstlos zu Boden. Als er wieder zu sich kam, befand er sich schon in den Händen der Gerichte. Dass er derjenige sei, den Siebald genannt habe, dass der Name Lehmann ein Erdichteter sei, dass er eines Mordes halber die Flucht ergriffen habe, alles das gestand er noch diesen Abend. Der Jammer seiner jungen Frau, die anfangs nicht begriff, was dies bedeute, dann nicht glauben wollte, was man ihr sagte, endlich, als sie es glauben musste, die bittersten Vorwürfe nicht ihm, sondern sich selbst zuerst machte, übersteigt jede Beschreibung. Gerichtliche Anzeigen von dieser Verhaftung und dem Geständnis des Verhafteten ergingen sofort nach NG und nach Elsass. Das Erstaunen hier und dort war gleich groß. Von beiden Seiten verlangte man seine Auslieferung. Von NG'scher Seite im Ernste, von elsässischer wenigstens zum Scheine. Denn das erste, ältere Recht jener Regierung auf den Verbrecher war wohl unleugbar. Bald wich daher auch dieser Widerspruch. R. wurde in Ketten und Banden nach seiner Vaterstadt abgeführt. In einem Stücke hatte man doch bei diesem Verfahren merklich gefehlt. Hätte man R. gleich bei seiner Verhaftung genau verhört, über alle Umstände seiner Tat pünktlich befragt, haarklein würde er damals alles gestanden und alles noch Unbekannte selbst angezeigt haben. Doch jenes Verhör war nur ein sogenanntes vorläufiges gewesen. Sobald er gestanden, dass er R. heiße, aus NG gebürtig, wegen Ermordung einer Witwe flüchtig und Entwender von einem ansehnlichen Teil ihres Vermögens sei, sobald hatte man abgebrochen, hatte geglaubt, man wisse nun genug. Das Weitere werde man schon Zeit genug zu NG selbst ihm abfragen. Einige Wochen waren seitdem mit Schreibereien hin und her nutzlos zugebracht worden. In seinem einsamen Kerker hatte er Zeit gehabt, von seiner ersten Bestürzung sich zu sammeln. Dass ein schmählicher Tod seiner warte, mußt er voraussehen. Die Liebe zum Leben erwachte. Mit ihr die Hoffnung, sich doch wohl noch retten zu können. Er überdachte vielfach und sorgfältig alles, was und wie er es gestanden habe, und sah doch noch eine Möglichkeit, wenigstens die größere Hälfte seines Verbrechens von sich abzuwälzen. Gleich beim ersten Verhöre in NG leugnete er mit dreister Stirne den Mord. Die Gerichten stutzten, sein Märchen klang folgendermaßen: »Er leugne nicht, was er auch zu Koblenz schon gestanden, dass er wegen Ermordung seiner Braut sich geflüchtet habe. Aber man tue ihm gewaltig Unrecht, wenn man glaube, er selbst hätte diesen Frevel begangen. Er sei an jenem Nachmittage allerdings von der Witwe zum Besuch eingeladen worden, sei hingegangen, habe sie allein zu finden vermutet. Umso mehr sei er erschrocken, als er nicht nur ihre Zimmertüre offen, sondern auch sie selbst auf dem Boden hingestreckt, in ihrem Blute schwimmend getroffen habe. Indem er sofort zu ihr hingeeilt, hab er noch einiges Leben in ihr verspürt, habe sie aufzurichten versucht, habe ihr zugerufen, wer dieses getan. Wirklich hätte sie noch einmal die Augen aufgeschlagen, mühsam die Worte »Räuber, Mörder, Dreie zugleich« herausgestoßen, aber auch gleich darauf ihren Geist ausgehaucht. Jetzt erst habe er seine Blicke im Zimmer rundherum gekehrt und gesehen, dass auch ein Schrank aufgesprengt worden sei, Angstvoll habe er zu den Nachbarn eilen und sie um Hilfe, um Nachforschung der Räuber, die hier so grässlich gewirtschaftet, anrufen wollen. Doch schon auf der Treppe habe ihn pfeilschnell der Gedanke ergriffen, Gott, wenn du selbst für ihren Mörder göltest. Ein Blick auf sich selbst habe diese Besorgnis verstärkt. Hier und da sei sein Gewand mit Blut befleckt gewesen. Sehr natürlich bei der Mühe, die er zu ihrer Aufhelfung verwandt, und doch sehr verdächtig dem ersten Anschein nach. Eine unbeschreibliche Angst habe ihn ins Zimmer gleichsam zurückgestoßen. Dass es einen schweren Handel für ihn selbst veranlassen könne, sei ihm mit jeder Sekunde augenscheinlicher geworden. Keinen Zeugen seiner Unschuld hätte er gehabt. Für das beste, vielleicht einzige Mittel der Rettung habe er eine augenblickliche Flucht gehalten. Dass ihn diese noch verdächtiger machen werde, sei ihm zwar auch eingefallen, doch habe er es noch für möglich gehalten, aus einem fernen, sicheren Orte seine Verteidigung einzusenden. Schon im Begriff, von dannen zu gehen, habe er auf jenen aufgesprengten Schrank noch einmal sein Auge geworfen und nicht gezweifelt, dass solche geplündert sein werde. Da er aber gewusst, dass in einem verborgenen Fache desselben die Witwe ihren heimlichen Schatz, wie sie ihn selbst genannt, zu verwahren pflege, hab ihn rasch noch die unselige Neugier angewandelt, nachzusehen, ob auch dieses Fach von den Räubern entdeckt worden wäre. Er habe gefunden, nein. Habe den Geldbeutel aus solchem zu sich gesteckt, unwissend, ob er mit Gold oder Silber gefüllt sei. Sträflich scheine allerdings dieser Schritt. Aber in seiner Lage, genötigt von Haus und Hof zu fliehen, grad in seiner Kasse kaum 100 Gulden reich, beraubt einer so schönen Hoffnung, ungewiss, wohin er fliehen und sich verbergen solle, sei er auch hier vielleicht kein eigentlicher Räuber zu nennen. Wie er nach Hause aufs Pferd und aus der Stadt hinausgekommen, dies alles schwebe nur noch wie ein Traum ihm vor. Denn überhaupt erst 3 oder 4 Meilen von NG wäre er wieder seiner Besinnungskraft völlig mächtig geworden. Habe nun erst eingesehen, wie sehr er in allem gegen sich selbst gehandelt und doch auch jede Rückkehr nun für unmöglich gehalten. Die Steckbriefe in allen öffentlichen Blättern, die grässliche Schilderung, die er von seinem angeblichen Morde in 20 Zeitungen gelesen, das Unvermögen, sich gebührend zu rechtfertigen, dies habe ihn endlich zu dem Entschluss gedrängt, den Namen zu behalten, den er angenommen, und seinen vorigen einer unverdienten Schmach zu überlassen. Ein Geschichtchen dieser Art war freilich nicht vermögend, die Gerichten zu täuschen. Auch behandelten sie es anfangs bloß mit Verachtung, hofften den Erzähler desselben bald in weiterem Verhöre durch Fragen und Einwürfe zu verstricken. Sie irrten. Er hatte, was er gesagt, vollkommen durchdacht. Er widersprach sich nie, schweifte im 3-4-fachen Verhör nie über die sich selbst gesteckten Grenzen, gestand selbst die Unwahrscheinlichkeit seines Vorgebens und beharrte doch fest auf seiner Wahrheit, berief sich auf nichts als sein eigenes Gewissen und, zuweilen nur, auf die Schuldlosigkeit seines ganzen Lebens, vor der Flucht sowohl als auch im Hause seines Schwiegervaters. Dieses Letztere war Wahrheit, aber kein Beweis gegen die Tat und für seine Entschuldigung. Ein anderer Umstand schien es wenigstens einigermaßen zu sein. R.'s Haus zu H. war, sobald man seine Verhaftung zu Koblenz erfuhr, gerichtlich durchsucht, sein Vermögen in Beschlag genommen, seine Papiere versiegelt worden. Noch einiges bare Geld hatte man gefunden, aber von den Juwelen der Witwe kein Steinchen, von ihren Dokumenten kein Blättchen. Als man R. deshalb befragte, spielte er den ganz Unwissenden, sogar den Erstaunten. Er wisse, sagte er, weder vom Schmuck noch vom Dokumenten etwas. Es sei dies ein Beweis mehr, dass ganz andere Räuber als er bei der Witwe eingebrochen sein müssten. Nach seinem Tode vielleicht werde man die wahrhaften Verbrecher entdecken. Er, und wenn er heute sterben solle, könne bloß mit seiner Unschuld sich trösten. Alles Zureden, mild und scharf, blieb fruchtlos. Die Akten wurden verschickt. Der Ausspruch der Fakultät war, wie man voraussehen konnte, peinliche Frage, da Inquisit sich so höchlich graviert befindet. Er bebte allerdings, als er zuerst in die Folterkammer gebracht wurde. Aber die Folter selbst stand er mit aller nur möglichen, man kann wohl sagen, mehr als männlichen Standhaftigkeit aus. Zweimal ward er gemartert. Zweimal blieb er auf seiner ersten Aussage. Welche mannigfache, sich widersprechende Empfindungen und Äußerungen eine Geschichte, wie diese war, in NG erzeugen musste, lässt sich leicht ermessen. Alle hatten sich anfangs gewundert, als man die Verhaftung des fast vergessenen R's erfuhr. Alle verabscheuten gleichsam von Neuem seine ehemals begangene Tat. Aller Unwillen stieg noch, als R mit so dreister Unwahrheit, denn dass seine Ausflucht Unwahrheit sei, zweifelte niemand, die Gerechtigkeit zu täuschen suchte. Aber schon spalteten sich die Stimmen, als man hörte, dass er gefoltert werden solle, spalteten sich noch mehr, als man vernahm, mit welcher Entschlossenheit er dieser Folter trotze. Gegen den Gequälten wird, selbst wenn wir ihn für schuldig halten, so leichtlich unser Mitleid rege und geht noch leichter zur Bewunderung über, wenn wir hören, dass sein heroischer Mut selbst in den Qualen sich nicht beugt. Bald erblickten nun einige in R. einen Menschen, dem doch vielleicht Unrecht geschehe. Bald sahen noch mehrere in ihm einen Unglücklichen, der für ein rasch begangenes Laster nun schon genug abgebüßt habe, und nur einige wenige betrachteten seine Festigkeit selbst als einen Trotz, der sein Verbrechen vergrößere. Zu dieser letzteren Zahl gehörten sehr natürlich die Erben der Ermordeten. Jene anfängliche Hoffnung, ihr Geraubtes wiederzuerhalten, schwand alltäglich mehr und mehr zusammen. Schon weit, weit über Jahr und Tag saß der Verhaftete. Das bei ihm gefundene Geld fraßen die Gerichtskosten. Zu mehreren bekannte er sich nicht. Dass er höchstens noch einmal gefoltert und, wenn er dies überstehe, zu 10-jähriger Zuchthausstrafe verurteilt werden dürfe, war allgemeiner Glaube. Dies tröstete freilich jene Beraubten sehr schlecht. Schon wussten sie Siebalden für seine Entdeckung wenig Dank. Ein unerwarteter Umstand änderte wieder alles. Noch einmal ward ein Mann, den R. in seinem ganzen Leben mit keinem Worte beleidigt, mit keinem Blicke gekränkt, durch jene Tat um keinen Heller verkürzt und bisher kaum dem Namen nach gekannt hatte, für den Unglücklichen gefährlicher als alle Verwandte der Witwe und alle mögliche Gerichte. In NG lebte damals ein Rechtsgelehrter, Dr. Falk mit Namen. Ein Mensch von derjenigen Klasse, deren Element Unruh ist. Je verwickelter eine Sache war, um desto lieber übernahm er sie. Von jedem Geschäfte, welches er einmal übernommen, ging er nicht leicht, bevor er es durchgesetzt hatte, wieder ab. Auch war sein Weg dabei selten der gewöhnliche. In Gesellschaften war er munter, doch stritt er gern, war oft in seinen Behauptungen rasch und dreist und nahm sie doch nie zurück. Mit dem Vater des unglücklichen R. war er ziemlich gut bekannt gewesen. Um den Handel des Sohnes hatte er sich wenig oder nichts bekümmert. Eben weil man überall so viel drüber sprach, hielt er es keines Wortes wert. Erst jetzt, als er an einer großen Tafel mit den Stadtrichter von NG zusammenkam, als dieser viel von der unsäglichen Mühe sprach, welche ihm R. schon gemacht habe, und von der völligen Unmöglichkeit, diesen verschmitzten Sünder zum Geständnis zu bringen, da übereilte Dr. Falken seine gewöhnliche Hitze, und er behauptete, »Noch halt ich diesen Inquisiten für keinen verschmitzten Bösewicht, sondern für einen etwas standhaften jungen Mann. Und sonderbar müsse es zugehen, dass man einen solchen nicht auch ohne Tortur zur Beichte bringen sollte. wenn man anders nur seine Sache gescheut anzufangen wisse. Den Herrn Stadtrichter verdroß diese Behauptung und mehr noch die angefügte Beschränkung. Er redete in seiner Antwort mancherlei von Menschen, die alles könnten, alles nur mit dem Munde möglich fänden, und forderte zuletzt den Doktor geradezu auf, seine bessere Einsicht zu beweisen, mit dem Versprechen, dass ein hochweiser Rat ihm allen nur möglichen Vorschub leisten werde. Falke, der sich beim Worte gehalten sah, schlug ein. Nur auf 14 Tage oder 3 Wochen bedingte er sich eine scheinbare Ruhe, um indes seine Anstalten zu treffen. Noch diesen Abend schrieb Falk nach H., jenem Örtchen, wo er 5 Jahre so versteckt zugebracht hatte, und erkundigte sich bei mehreren Personen zugleich, ob man während dieses Aufenthalts gar keine Lieblingsneigung an dem jetzt Verhafteten wahrgenommen habe. Die einstimmige Antwort war: keine. Immer habe er sich hier als der stillste, ordentlichste, vorwurffreieste Mensch bewiesen. Dass er zuweilen mit einigen Bekannten ein Glas Rheinwein gern getrunken habe, könne man keine Lieblingsmeinung nennen. Berauscht habe man ihn nie gesehen. Falk wußte nun genug. Schon vorher hatte er um Erlaubnis gebeten, mit dem Gefangenen ein paar Mal, wiewohl noch stets in des Kerkermeisters Gegenwart, sprechen zu dürfen. Einige Umstände, die väterliche Handlung betreffend, waren zum Vorwand genommen worden. Willig hatte er auf diese Fragen Bescheid erteilt. Dr. Falk hingegen ihm Mitleid mit seinem Zustand bezeigt und es sogar auf eine freundliche Art bedauert, dass er nicht zum Verteidiger erwählt worden sei. So waren sie wieder voneinander geschieden, und der Unglückliche hatte jetzt, nach fast 2 Jahren zum ersten Male, wieder eine Sprache gehört, die ihm fremd geworden war. Die Sprache der Bedauerung. Sie tat ihm wohl, doch hätte er Menschenkenntnis genug gehabt, ihr jetzt noch nicht zu trauen. In einigen Tagen kam Falk wieder und leistete er einen wirklichen Dienst. Er hatte es ihm ausgewirkt, in einem besseren Gemache, als sein bisheriges feuchtes war, aufbehalten zu werden. Unter der Erde hatte er nun schon bis zum 20. Monat geschmachtet. Sein jetziges Gemach war gleich neben dem Zimmer des Kerkermeisters selbst und hatte Tageslicht, obschon durch dicht vergitterte Fenster. Er dankte seinem Wohltäter von ganzer Seele. Als ihn derselbe beim Weggehen fragte, ob er vielleicht nach irgendeiner Erquickung sehr verlange, als er im Voraus versprach, ihm solche, wo immer möglich, zu verschaffen, da stockte er ein wenig und gestand dann, wenn er auf seinem Stroh hingestreckt oft seines Jammers kein Ende sähe, hab er zuweilen gewünscht, nur mit einigen Tropfen des geringsten Weines sich Stärkung zu verschaffen. »Sie sollen dessen eine Flasche nicht vom geringsten haben«, fiel ihm Falk in die Rede. »Doch muß ich Ihnen solchen selbst überbringen, und das kann erst in 3 oder 4 Tagen geschehen, denn auf so lange verreiß ich heute noch.« Nicht ohne Ursache nahm er diesen Aufschub. Er wollte durch übereilte Gefälligkeit erst Verdacht nicht erwecken. Er wollte ihm auch Zeit gönnen, sich wieder an sein besseres Gemach zu gewöhnen. Mit Anbruch des 4. Abends kam Falk, in jeder Tasche seines Überrocks eine Flasche des trefflichsten Rheinweins. Auch ein paar Speisen, nicht lecker, doch wohlschmeckend zugerichtet, wurden ihm nachgebracht. Ein Trinkgeld dem Kerkermeister in die Hand gedrückt, oder vielmehr der heimliche Befehl, den er desfalls von der Obrigkeit hatte, entfernten auch diesen lästigen Zeugen. Und Falk lud den Gefangenen ein, mit ihm zu essen und zu trinken. Man muß die Leiden des Kerkers entweder aus Erfahrung kennen oder wenigstens ihrer Schwere gemäß zu schätzen wissen, um sich genügsam vorzustellen, welches Labsal der unglückliche R. in dieser Behandlung fand, mit welchem unsäglichen Wohlgeschmack zumal ein Trank, den er so lange entbehren müssen, seine Kehle hinunterglitt. Nicht berauscht, aber gleichsam mit neuem Leben erfreut, mit neuen Kräften ausgerüstet, vergaß er auf eine halbe Stunde ganz, dass er in Ketten sei. genoss nur des gegenwärtigen Augenblicks und sah in dem Mann, der ihm denselben verschaffte, der um ihm wohlzutun keine andere Veranlassung als Mitleid und Menschlichkeit hatte, ein Wesen, den er kaum seinen Dank zu stammeln vermochte. Zutrauen gegen einen solchen Menschen war unumgängliche Folge dieses Danks. Überdies erstickte alles Misstrauen, das sonst doch wohl noch sich gerührt haben möchte, der genossene Wein und die Sorgfalt, mit welcher Falk durchaus von R.s gerichtlicher Lage zu sprechen vermied. Einige Mal hatte R. selbst davon angefangen. Ganz kurz brach Falk das erste Mal ab, warnte ihn das zweite Mal durch ein paar französische Worte vor dem Zuhorchen des Kerkermeisters und gab vor, nur unter der ausdrücklichen Zusage, hierüber gar nicht mit ihm zu sprechen und noch minder ihm etwas anzuraten, die Erlaubnis des Gesprächs mit ihm erhalten zu haben. Erst als R. zum dritten Mal wieder anhob, als trotz jetziger frohen Minute und trotz des Weines doch wieder auf die Zukunft zu denken begann und seinen Wohltäter beschwur, ihm zu sagen, was wohl noch seiner warten dürfe, da schien Dr. Falk endlich einem unterdrückten Gefühle halb unwillkürlich Luft zu machen. Indem er aus der schon abnehmenden Flasche noch ein Glas ihm einschenkte und hinreichte, sprach er, »Unglücklicher, warum willst du mit Gewalt wissen, was ich so gern dir verschwiege? Dass du heute vielleicht nur Stärke zu neuem Leiden sammelst, dass allerdings wieder ein Bescheid da ist und dass er dir noch eine Folterung, so hart, wo nicht härter als die vorigen, zuerkennt.« R. bebte sichtlich und fasste sogleich sich wieder. »Noch eine Folter«, rief er. »Und wenn mein Unschuld auch diese übersteht?« »Ja, junger Mann, wenn du unschuldig bist, dann beklag ich dich wirklich. Denn auch nach Überstehung aller Martern bleibt ewiges Gefängnis dein Los. Und zwar nicht ein Gefängnis wie dieses, nicht eines, wo ich weiter dein Leiden lindern kann. Nicht? Nicht selbst dieses Gemach hier?« Erbat ich dir nur bis zu einem neuen Verhöre. Bloß unter einer einzigen Bedingung behieltest du es für die übrige Zeit deines Lebens. Also doch unter einer, und diese wäre? Sie schweigen, sie zucken mit den Achseln. Ha, ich verstehe, verstehe alles, was sie aus schonender Milde mir nicht sagen und auch nicht raten wollen. R. schwieg jetzt einige Minuten hindurch. Dass in seinem Innersten mancherlei sich durch Kreuze und Empor arbeite, sah man an seinen Gesichtszügen. Dennoch verrieten diese keineswegs Wut oder Verzweiflung, nur ein unstätes Nachsinnen, das jetzt erwählte, jetzt zweifelte, jetzt wieder zurücknahm. »Wohlan«, rief er endlich, »mein Entschluss ist gefasst. Nicht als ob ich die Folter, die ich schon zweimal ertrug, nicht auch beim dritten Mal für übersteiglich hielte, und noch weniger als ob der Wein mich berauscht hätte. Aber diese Wohltat, womit sie mich heute erquickt, diese herablassende Güte, womit sie schon dreimal mich behandelt haben, im Gegensatz jenes ewige Gefängnis, was mich bedroht. Lieber Herr Doktor, wenn ich wenigstens bis zu meinem Ende dieses Zimmer, das Licht des Tages und den Anblick menschlichen Mitgefühls behalten darf, so gestehe ich alles. Junger Mann, bedenken Sie wohl, wozu Sie sich erbieten. Bedenken Sie auch, dass Sie über sich selbst das Urteil eines wahrscheinlichen Todes fällen würden. »Oh nein, eines gewissen Todes sogar. Das hab ich schon längst überdacht, als ich so hartnäckig alles leugnete. Immer noch glimmte damals die Hoffnung in mir, doch einst wieder zu Weib und Kindern durchzudringen. Der Härte hätt ich getrotzt bis zum letzten Lebenshauch. Doch jetzt, wenn Sie mir versprechen, dass ich dieses Gemach die wenigen übrigen Wochen hindurch behalte, dass ich verschont mit fernen Qualen bleibe und dass Ihr Zuspruch mich zu trösten fortfährt, so will ich alles bekennen. Will, wenn Sie Dinte und Papier in der Nähe haben, es Ihnen sogleich in die Feder sagen. Ihnen lieber als meinen Richtern, denn gegen Sie hat meine Seele auch nicht den kleinsten verborgenen Winkel. Falk ließ nicht länger sich bitten und ging, um ein Schreibezeug zu holen, ins Nebenzimmer. Schon war hier alles vorbereitet. Bald kam er wieder. Mit pünktlichster Redlichkeit bekannte nun er seine Tat. Alles, was wir schon wissen, zeigt er an. Außer diesem auch noch den Ort, wo er im Keller seines Hauses eigenhändig den Schmuck der Witwe, ihren sogenannten Notpfennig, und in einem besonderen Kästchen alle entwandte Dokumente verborgen habe. Erstern zu verkaufen, sagt er, hab ihn stets noch die Furcht und die ihm nutzlosen Papiere zu vernichten, ein Überrest von Gewissenhaftigkeit abgehalten. Vollendet war jetzt seine Beichte. Aber der schlaue Doktor Falk, wohlwissend, wie ungesetzlich alles sei, was er bisher getan, erinnerte ihn nun auch, dass zur Bekräftigung seiner Aussage die eigene Unterschrift und das Zeugnis zweier unverwerflichen Zeugen nötig sei. Schon hab er deren ein paar im Nebenzimmer beschieden. Alles Bisherige hätten sie mit angehört. Nunmehr woll er sie auch herbeirufen. Zum ersten Mal stutzte jetzt er ein wenig, schien zu merken, dass eine Falle ihm bereitet worden sei. War gleich drauf doch alles zufrieden. Jene beiden traten hinein, er und sie unterschrieben. Dass Dr. Falk diese wichtige Urkunde mit sich nahm, bedarf nicht erst einer Erwähnung. Ob er am andern Morgen nicht in geheim den Schritt, den er getan, bereute, weiß man nicht. Wenigstens, als man vor Gericht ihn führte und jenes unterzeichnete Papier ihm vorlegte, bestätigte er mit anscheinendem Gleichmut alles. Auch gegen oder über den Mann, der sein Geständnis ihm abgelockt, führte er nie eine Klage. Das einzige Zeichen, wodurch er doch einen gewissen innern Missmut verriet, war, dass er nie wieder von dem Weine trank, den Falk noch zweimal ihm schickte, und kaum ein paar Worte mit ihm sprach, als er noch einmal ihn besuchte. Man hielt ihm von Seiten der Gerichte pünktlich, was jener ihm versprochen hatte. Auch einigen seiner ehemaligen Freunde gestattete man den Zutritt zu ihm. Oft versicherte ihnen im ganzen Leben keiner wissentlich schlechten Tat, außer jener einzigen, sich bewusst zu sein. Seine Angabe von Vergrabung der übrigen Habseligkeiten ward richtig befunden. Wenigstens der größere Teil davon kam in die Hände der rechtmäßigen Erben. Der Unglückliche selbst erlitt 4 Monate nach seinem Geständnisse die Strafe des Rades von oben herab. Es ist mir unmöglich, diese Geschichte zu schließen, ohne noch ein paar Bemerkungen ihr beizufügen. Vielleicht zwar, dass manche meiner Leser sie bereits im Vergleich der übrigen etwas lang erfanden, aber wenigstens habe ich solche nicht absichtlich verlängert. Aus einem handschriftlichen Aufsatz von guter Quelle mir mitgeteilt, oft mit wörtlichem Extrakt der Akten begleitet, habe ich sie so gezogen. Noch manchen kleinen Zug hätte ich zwar vielleicht weglassen, manche Begebenheit in ihr stärker zusammendrängen können, aber dann besorgte ich auch jenen Stempel zu verwischen, welcher der Wahrheit immer vor der bloßen Erdichtung einen merklichen Vorzug erteilt und den ich gerade hier hauptsächlich zu schonen wünschte. Er scheint mir ein merkwürdiges Beispiel zu sein, wie unsäglich schnell der Weg des Lasters bergabwärts geht. Oder vielmehr, welche im hohen Grade böse Tat selbst derjenige begehen, wissentlich begehen kann, der immer noch nichts weniger als ein eigentlicher Bösewicht ist. Ein Freund, dem ich diese Erzählung in der Handschrift wies, schalt den Geiz als den Urquell von R.'s Verderben. Mich deucht, selbst dieses Wort ist noch zu hart. Nur Furcht vor Armut. Nur der anfangs sehr verzeihliche Wunsch, nicht tiefer herabzusteigen, als er jetzt stehe, war der Grund seines Unglücks. Man nehme den einzigen Umstand weg, dass er sich nicht für den Sohn eines wohlhabenden Mannes hielt, und man hat wahrscheinlich auch seine nachherige grausende Tat mit allen Zwischenveranlassungen weggenommen. Er, der selbst bei jenem, sonst den Jüngling verzärtelnden, Wahne zum tätigen, geschickten, ordnungsvollen jungen Mann sich ausgebildet hatte, er würde gewiss alles dies nicht nur geworden, sondern auch auf rechtem Wege geblieben sein, hätte er früher gewusst, dass sein eigener Fleiß sein ganzer Reichtum sei. Nur jene zertrümmerte Hoffnung, an deren Zertrümmerung er nicht schuld war, nur Furcht vor Dürftigkeit und Verschlimmerung drängten ihn zur Wahl jenes Hilfsmittels. Zu einer ungleichen Heirat, die töricht an sich selbst, seiner Unerfahrenheit doch verzeihlich war. Seine Scham hierüber, als er die Missbilligung seiner Mitbürger spürte, der Unwillen, als er bei der Ehestiftung sich für betrogen ansah, seine Abneigung, bessere Bedingungen zu erschmeicheln, sein inneres Widerstreben bei Annäherung eines zwangvollen Loses, sein Entschluss, lieber auf gutes Glück in die weite Welt zu gehen, als daheim sich verspotten zu lassen. Alles dies sind Züge, die mehr für als wider ihn sprechen, selbst der Wunsch, den letztern, allerdings gewagten Schritt nicht ohne Rückenthalt einer gefüllten Börse zu tun, verrät nicht Geiz, sondern wieder nur Furcht vor unausbleiblichem Mangel und ist an sich selbst nicht tadelnswert. Man lasse ihn glücklicher in Eintreibung seiner Schulden sein, und wer, wenn man ein paar halbgetäuschte Gläubige ausnimmt, verzeiht nicht dem Jungen vor einem ehelichen Joch sich fürchtenden Manne sein Entweichen und seine Vorsicht bei demselben. An Gewalttätigkeit, an eigentlichen Betrug gedacht er damals gewiss noch nicht. Sicherer wäre ja dann für ihn die Ehelichung der Witwe gewesen. Sich ihrer wieder zu entledigen und doch ihr Vermögen zu behalten, wäre ihm wahrscheinlich um ein gutes Teil leichter geworden. Nur die unselige Gelegenheit, die sich ihm darbot, nur die Verzweiflung, auf der anderen Seite manche Bemühung fruchtlos angewandt zu haben, rissen ihn hin. Von der Tat nun kein Wort weiter, sie spricht von sich selbst. Aber die Vorsicht, mit welcher er nicht nur entflieht, sondern auch auf der Flucht selbst sich beträgt, spricht diese nicht von einem nun vollendeten Bösewicht. Auf den ersten Anschein allerdings fast mehr noch als jene blutige Tat selbst. Und man vergesse nicht, dass er auf diese Entweichung, auf die Mittel, seinen Namen zu verbergen, auf die Art und Weise, wie er auswärts sich betragen solle, schon vorher, ehe noch ein Gedanke des Mordes in seine Seele gekommen, in ganz anderer Rücksicht vorbereitet war. Sehr viel half ihm dies wahrscheinlich im Verfolg. Und auch dann, kaum stößt ihm hier eine Schwierigkeit auf, oder vielmehr, kaum macht er sich selbst eine, so bricht er sogleich von seinem Wege ab und verbirgt sich. Eine Furcht, die dem eigentlichen Bösewicht nicht charakterisiert. Ebenso wenig scheint mir die Unbescholtenheit, die er nun ganzer 5 Jahre in seinem moralischen Betragen behauptete, bloße Verstellung gewesen zu sein. Zu anhaltend ist ein solcher Zeitraum. Zu leicht lernt man, gerade an kleinen Orten, in den notwendig engeren Zirkeln der Gesellschaft, genau sich kennen. Zu vielfach sind die Pflichten, die er erst als Untergebener, dann als Gatte, Bürger und Handelsmann zu erfüllen hatte, als dass der bloße Heuchler sich nicht wenigstens hier und da verraten haben sollte. Ja, noch mehr, selbst seltsam dünkt mich eine solche moralische Besserung, der Form nach nicht. Nur auf das Erstgesagte darf man zurückgehen, und sie erklärt sich von selbst. Er sah sich nun vor Mangel gedeckt, sah sich geschätzt im Kreis, worin er lebte. Mehr verlangte er nicht. Jetzt war er daher ganz derjenige wieder, der er immer gewesen sein würde, hätte er nicht nach väterlichem Tode sich so unerwartet in ein Labyrinth verwickelt gesehen. Oder hätte jener freundschaftliche Rat, den er späterhin nur halb und missgedeutet befolgte, ihn früher unterstützt? Ob die Liebe zum Leben oder die Sehnsucht nach Weib und Kindern sein nachmaliges Leugnen entschuldigt, ob man gegen den Gefolterten mehr Mitleid seiner Standhaftigkeit halber oder mehr Missbilligung seiner allerdings hartnäckigen Erdichtung wegen zu äußern hat, wage ich nicht zu entscheiden und möchte ungern hierinnen dem Gefühl meiner Leser vorgreifen. Aber sehr müsste ich mich irren, oder der größte Teil derselben hat mit Missfallen sein Auge von Falkens Verfahren abgewandt, hat es unedel, tückisch, grausam sogar gefunden, dass er einem Unglücklichen dasjenige Geheimnis, das er schon zweimal selbst aus der Marterkammer unverraten zurückbrachte, durch anscheinende Güte dennoch zu entwinden wußte. Zwar, da jede Sache in der Welt ihre zwiefache Seite hat, so wüßt ich, wenn Falk jetzt aufträte und fragte, was hab ich aber, genau betrachtet, anders getan, als die Gerechtigkeit unterstützt? Was hab ich anders bezweckt, als die Wahrheit ans Licht zu bringen? War er etwa kein Verbrecher, der durch Raub und Mord nach unseren Gesetzen das Leben längst verwirkt hatte? Verschafft ich nicht rechtmäßigen Erben auf diesem Weg eine ansehnliche, sonst für sie ganz verlorene Summe wieder? Wenn er so fragte, so wüsste ich wahrlich nicht, was strenge, förmliche Gerechtigkeit dagegen einwenden könnte. Aber dass er mein Herz nicht überzeugen würde, dass ich selbst der Mann nicht sein wollte, der solche Verdienste sich erwirbt, dass ich ihn weder zum Bruder noch zum Freunde haben möchte, das weiß ich allerdings. Überhaupt schlägt hier eine wichtige Frage ein, eine der wichtigsten im ganzen Kriminalrechte, die Frage, darf der Richter, es sei mittelbar oder unmittelbar, dem Beklagten und Verdächtigen sein Geständnis durch List entlocken? Ist dies nicht ebenso schändlich und unbeweisend als Erpressung durch Gewalt? Sich hier über diesen Punkt weitläufig zu verbreiten, wäre ganz gegen Zeit und Ort. Schon haben über ihn Freunde der Menschheit und der Menschlichkeit viel geschrieben. Schon hat die Gesetzgebung selbst in einigen Staaten und in neueren Zeiten darauf Obacht genommen. Aber noch ist sie in anderen weit, weit zurück. Noch erlauben sich sehr oft einzelne Richter, was die Gesetze im Allgemeinen verbieten. Und noch sind überhaupt die Grenzen, wo löblicher Gerechtigkeitseifer aufhört und unredliche List anfängt, nicht mit gehöriger Schärfe gezogen worden. Endlich, dünkt mich, tritt auch noch eine Wahrheit mit großen Schriftzügen aus dieser Geschichte hervor. Ist ebenfalls eine von jenen, die zwar schon oft gepredigt wurden, doch zu oft kaum wiederholt werden können. Behandelt, Gerichte, eure Gefangene gütig. Oft werdet ihr dann durch Milde von ihnen erfahren, was Strenge und wohl gar Härte vergebens zu erforschen sich bestrebten. In mehreren ungarischen Komitatsgerichten waren sonst, wie mich glaubwürdige Zeugen versichern, zwei Personen angestellt, die man scherzweise der Rolle halber, die sie spielten, den Teufel und den Engel zu nennen pflegte. Wenn Landstreicher, mutmaßliche Räuber oder sonst verdächtige Menschen eingefangen und vor diese Gerichte gestellt wurden, so war jener sogenannte Teufel der erste, welcher sie in Empfang nahm. Mit rauem Tone, mit Versicherung, dass er schon alles wisse, mit Bedrohung harter Leibeszüchtigungen, wenn sie nicht sofort alles geständen, begann sich sein Verhör. Bekannten die Angeschuldigten ihr Vergehen wirklich, so bedarf es freilich keiner anderen Maßregeln. Ließen sie sich aber nicht schrecken, so wurden sie entweder auf ein Weilchen abgeführt oder ihr bisheriger Untersucher ward unter irgendeinem Vorwand weggerufen. Kurz, es ward eine kleine Pause im Verhör gemacht, und der Engel kam nunmehr an die Reihe. Mit freundlichem, fast mitleidigem Tone hob dieser an, schalt selbst auf seinen Genossen als auf einen harten, überstrengen Mann, versicherte, dass man gleichwohl billig und glimpflich mit ihnen umgehen werde, zumal wenn sie freiwillig geständen, was sich doch im Verfolg nicht ableugnen lasse, fragte nach, ob sie vielleicht hungrig oder durstig wären, versprach ihnen Befriedigung dieser Bedürfnisse, sobald das Verhör geendigt sei, kurz gingen mit ihnen auf eine Art um, die ganz den Gegensatz von jener ersten machte, und, wenn auch nicht allemal, doch wenigstens unendlich öfterer als dem sogenannten Teufel, gelang es diesem anscheinenden Engel des Lichts. Wenn jener einen schreckte, so überredete dieser wenigstens vier. Ob ein solches Verfahren noch dauert, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es seit Kaiser Josephs des zweiten Zeiten ganz erloschen. Auch bin ich weit davon entfernt, dasselbe anpreisungswürdig zu finden. Es war, aufs Gelindeste gesprochen, immer eine Art von Überlistung. Und Überlistung sollte von jedem Gerichte, in jeder Sache, noch so wichtig oder so geringe, auf ewig entfernt bleiben. Aber wie weit wirksamer Güte als Strenge sei, ergibt sich doch augenscheinlich hieraus. Und welchen mächtigen Eindruck selbst eine kleine Milde auf verstockt scheinende Seelen machen könne, davon mag zum Beschluss folgende Anekdote zeugen. Vor ungefähr 17 oder 18 Jahren wurden in Prag einige Juden gefoltert, die des Straßenraubs fast ganz überwiesen waren oder aufs Hartnäckigste ihn ableugneten. Selbst die Folter brachte sie nicht zur Sprache. Vorzüglich überstand solche ein schon ziemlich bejahrter Mann mit einer Gleichgültigkeit, die alle Anwesende in Verwunderung setzte. Unter diesen Anwesenden war auch, seiner Amtspflicht gemäß, so sehr sein Herz dabei litt, Graf K., damals kaiserlich-königlicher Appellationsrat, jetzt Kreishauptmann in E. Die Folter war endlich vorüber, der Alte ward noch über einige Punkte befragt. Indem dies geschah, zog K. von ungefähr seine Schnupftobakdose hervor, und das Auge des Juden richtete sich sofort starr auf dieselbe. Der Graf bemerkte dieses. »Schnupft ihr vielleicht Tobak, Alter?« »Sonst wohl, und zwar sehr gern. Jetzt ist es mir schon lange nicht mehr so gut geworden, nur eine Prise zu bekommen.« »Hier habt ihr eine.« Und der Graf schüttete ihm einen Teil seines Tobaks auf die Hand. Der Kreis schnupfte. Eine Träne trat ihm ins Auge. Er schwieg ein paar Minuten. »Gnädiger Herr«, hob er endlich an, »Sie sind brav, das sehe ich. Die Folter hätte ich überstanden. Aber da Sie so menschlich mit mir umgehen, so will ich nun auch ohne Folter alles bekennen.« Er tat es wirklich. Sein Geständnis zog bald darauf das Geständnis der übrigen nach sich. Man erzählt von Lips Thulian, jenem berühmten sächsischen Straßenräuber, eine fast ähnliche Geschichte. Ob mit Grunde, weiß ich nicht. Doch das Gegenwärtige ihr nicht nachgemacht und ungezweifelt wahr sei, dafür bürgt mir das Zeugnis aus Graf K. eigenem Munde.